Am nächsten Morgen schien die Sonne wieder und die Luft roch herrlich frisch. Dick und Anne radelten nach Kirin, um Brötchen zu kaufen. Als sie anhielten und ihre Räder anschlossen, sahen sie, wie gerade jemand die Metzgerei ein paar Läden weiter verließ. Jemand, den sie kannten. Hey, das ist doch Mr. Mallory. Sollen wir schnell Hallo sagen? Lieber nicht. Nachher fragt er uns wieder über die Felseninsel aus und wenn George das mitbekommt, dann flippt sie aus. Siehst du die beiden Tüten, die er trägt? Scheint ganz schön schwer zu sein. Ob das alles Fleisch ist? So viel kann einer alleine doch gar nicht essen. Er hängt sie ans Moped und sieht sich um. Als würde er checken, ob ihm jemand folgt. Gesundheit. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Gestern im Regen. Los, komm! Wohin? Wir folgen Mr. Mallory. Mal sehen, was er mit dem Fleisch vorhat. Und die Brötchen? Holen wir später. Komm jetzt! Ja. Mit ihren Rädern folgten die beiden Mr. Mallory, der noch weitere Einkäufe tätigte, unter anderem in einem Baumarkt. Immer wieder sah er sich dabei nervös um. Grund genug für Dick und Anne, Mr. Mallory bis zum Campingplatz zu folgen. Und wenn uns jemand sieht? Mr. Mallory hat gesagt, sein Wagen steht direkt am Wald. Da sieht uns niemand. Stellen wir die Räder ab. So. Außerdem ist das ganz schön aufwendig, findest du nicht? Wieso mietet Mr. Mallory ausgerechnet so einen abgelegenen Campingwagen? Vielleicht war es der Einzige, der noch frei war. Oder er hat etwas zu verbergen. Aber er ist doch so nett. Das kann Tarnung sein. Da ist der Wagen. Lass uns mal näher ran. Der ist total gut drauf. Hier ist ein Fenster. Da kann ich reingucken. Und was siehst du? Er hat die Tüten auf den Tisch gestellt und packt sie aus. Sie sind wirklich voll Fleisch. Jetzt packt er die übrigen Tüten aus. Das sind Seile. Seile? Ja, eine ganze Tüte voll. Fingerdick. Fleisch und Seile. Was will er denn damit? Er misst das Seil ab. Eine Armlänge. Und schneidet es ab. Jetzt misst er das nächste Seil ab. Wieder eine Armlänge. Anne! Entschuldigung. Was ist denn hier? So ein Mist. Tag, Mr. Mallory. Was macht ihr hier? Wir wollten Sie besuchen. Wie bitte? Seid ihr mir etwa gefolgt? Wollt ihr mich ausspionieren? Aber nein. Nein. Hat euch eure Freundin angestachelt? George? Ein Mädchen mit einem jungen Namen. Die mir gleich denken können, dass mit der etwas nicht stimmt. Ach, das verstehen Sie falsch, Mr. Mallory. Und ich dachte, ihr seid nette Kinder. Die auch mal einen Spaß verstehen. Wir sind auch nett. Echt? Verschwindet und hört auf, mir nachzuschnüffeln. Auf so etwas stehe ich nicht. Aber Mr. Mallory... Die Beschattung war gründlich schiefgegangen. Zurück im Felsenhaus berichteten Dick und Anne von der missglückten Aktion. Fleisch und Seile? Mhm. Das ist ja merkwürdig. Ich wusste von Anfang an, dass mit dem etwas nicht stimmt. Und Timmy hat das auch gewittert. Stimmt's? Mhm. Vielleicht gibt es für seine Einkäufe auch eine ganz logische Erklärung. Ich glaube eher, der plant etwas. Irgendwas Verbotenes. Sonst bräuchte der sich doch nicht dauernd umzusehen. Und wenn er einfach nur eine Grillparty machen will? Und hat dazu ein paar Freunde eingeladen? Und mit den Seilen fesselt er seine Gäste und raubt sie dann aus. Ja, das wäre möglich. Mhm. Wisst ihr was? Wir beschatten ihn. Und wenn er wirklich etwas Kriminelles macht, rufen wir sofort die Polizei. Aber er hat uns schon einmal erwischt. Und wenn er uns nochmal schnappt, kriegen wir bestimmt richtig Ärger. Anne hat recht. Außerdem müssen wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Mr. Mallory doch nichts plant. Jedenfalls nichts Ungesetzliches. Ihn noch einmal auf dem Campingplatz zu beobachten, ist deshalb zu gefährlich. Hm. Dann versuchen wir eben auf andere Weise herauszufinden, was er mit seinen Einkäufen vorhat. Und wie? Wir fragen beim Metzger und im Baumarkt nach. So viele Seile und Fleisch, das fanden bestimmt noch andere komisch. Vielleicht hat dieser Mr. Mallory etwas ausgeplaudert. Die sagen uns doch nichts. Da könnte schließlich jeder kommen und nachfragen, oder? Naja, wir müssen es eben geschickt anstellen. Das dürfte uns doch nicht schwerfallen, oder? Guten Tag. Hallo, George. Na, ist dein Besuch endlich da? Ja, ist er. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Sicher wollt ihr wieder grillen, was? Wir wollen kein Fleisch kaufen, sondern etwas fragen. Ja, wir machen nämlich eine Umfrage von der Schule aus. Genau. Und was für eine Umfrage ist das? Wir sollen herausfinden, wie viel Fleisch ein Kunde durchschnittlich kauft. Pro Einkauf. Naja, das ist unterschiedlich. Einige kaufen gleich für die ganze Woche ein, andere nur etwas Wurst. Fleischwurst? Auch. Oh, die sieht aber auch wirklich lecker aus. Ja. Und kommt es auch vor, dass jemand extrem viel Fleisch kauft? Mehr als für eine Woche? Quasi so viel, dass selbst Sie sich fragen, was will der nur mit so viel Fleisch? Ja, das kommt auch mal vor. Oft? Jeden Tag? Zum Beispiel heute? Heute? Ja. Heute war tatsächlich jemand hier, der viel Fleisch gekauft hat. Zwei Tüten voll. Ach. Und wozu? Oh, das weiß ich nicht. Hat er das nicht gesagt? Nein. Oh. Vielleicht will er Freunde zum Grillen einladen. Das glaube ich kaum. Das waren nämlich keine Koteletts, sondern ausschließlich Reste. Mit Knochen und Sehnen drin. So etwas isst normalerweise kein Mensch. Ach was. Das habe ich ihm auch gesagt, aber er meinte, das wäre egal. Hauptsache, es ist viel und billig. Er hat nur Billigfleisch gekauft? Ja. Keine Fleischwurst? Nein, möchtest du vielleicht eine Scheibe? Oh, na ja. Während Dick seine Fleischwurst verputzte, gingen die fünf Freunde zum Baumarkt, wo sie von einem Verkäufer ebenfalls eine überraschende Auskunft bekamen. Für sein Boot? Das hat er behauptet, obwohl ich ihm gesagt habe, dass das Seil dafür zu dünn ist. Aber er meint, das wäre schon okay. Komisch. War's das? Ja, danke sehr. Ja, danke. Na dann, viel Erfolg für eure Umfrage. Dankeschön. Wozu kauft Mr. Mallory Seile für ein Boot? Naja, ist doch klar, weil er zur Felseninsel will. Aber das hast du ihm doch verboten. Das ist ihm doch egal. Ich wette, er plant seinen Hotelboy viel konkreter, als wir glauben. Sicher hat er schon ein Boot gechartert. Und vermutlich war er auch schon auf der Insel. Und hat es uns nur nicht gesagt. Vielleicht steckt er sogar hinter dem mysteriösen Licht, das den Busch in Brand gesetzt hat. Aber was genau plant Mr. Mallory? Wozu braucht er Fleisch, wenn er ein Hotel bauen will? Na, das finden wir heraus. Es ist viel zu gefährlich, noch einmal auf den Campingplatz zu gehen. Das müssen wir auch nicht. Wenn er wirklich zur Insel will, werden wir ihn dort erwarten.